lieber Freund, die gibt es jede Zeit. Aber solch ein Gesicht geht mir schließlich doch zu weit. Seh ich das noch lange, mein lieber Freund, dann werde ich rabiat. Und darum gebe ich dir einen wunderbaren Rat. Schau nicht hin, schau nicht her, schau nur geradeaus. Und was danach kommt, mach dir nicht daraus. Weißt du auch manches Mal weder ein noch aus? Nimm's nicht allzu schwer, mach dir nicht darauf. Geht dir nicht alles genau, wie du's wünschst, nimm es hin. Irgendwo hat jeder Ding seinen Grund und seinen Wind. Schau nicht hin, schau nicht her, schau nur geradeaus. Und was danach kommt, mach dir nicht daraus. Nicht alles genau, wie du's wünschst, nimm es hin. Irgendwo hat jedes Ding seinen Grund und seinen Sinn. Schau nicht hin, schau nicht her, schau nur geradeaus. Und was dann auch kommt, mach dir